Dialoge, Seite 79. Die Macht, von der ich träume, muss alle Kräfte und Talente der Zivilisation, in deren Mitte sie lebt, an sich ziehen. Sie muss sich mit Publizisten, Advokaten, Rechtsgelehrten, Männern der Praxis und der Verwaltung umgeben, mit Männern, die von Grund aus alle Geheimnisse kennen, alle Zweige des gesellschaftlichen Lebens, die alle Sprachen sprechen, die den Menschen in allen Gesellschaftsschichten studiert haben.